الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بجسر اسمه مبايت ان شاء الله مت السيرة بسبوفيت صلى الله عليه وسلم. Wie bereits angekündigt, möchten wir ziemlich genau über drei Aspekte sprechen. Der erste ist die Geschichte von Bahira. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir beim letzten Mal auch angedeutet haben, war in der Obhut, zuletzt in der Obhut seines Onkels Abu Talib, der leider nie den Islam angenommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bis zu seinem Lebensende versucht, mit ihm Da'wah zu machen. Aber wie Allah sagte, du wirst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst, sondern Allah wird denjenigen recht leiten, den er will. Und aber das natürlich werden wir darüber inshallah mehr erfahren, wenn wir zu dem entsprechenden Zeitpunkt kommen, denn wir versuchen ja relativ chronologisch durch die Geschichte durchzugehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit seinem Onkel eines Tages unterwegs in Richtung Syrien, also heutige Syrien. Und dort ist er auch in einer Stadt angekommen namens Busra. Und wir hatten schon bereits erwähnt, dass den Zusammenhang zwischen der Geburt des Propheten und dieser Stadt Busra, wir hatten gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er geboren wurde von seiner Mutter Amina, die Tochter von Wahb, hat sie, also sie hatte zuvor ein Traumgesicht gesehen. Sie hatte einen Traum gehabt, wo sie gesehen hat, dass aus ihr ein Licht herausströmt. Durch dieses Licht wurden sogar die Schlösser in Busra erhellt. Und es sind hell geworden, erleuchtet. Und wie gesagt, und vielleicht ist das eine Umsetzung, oder ist das die Realisierung jetzt dieses Hadithes gewesen. Aber natürlich, das richtige Licht kam natürlich mit der Offenbarung. Aber noch bevor der Prophet ein Prophet war, er war nach manchen Überlieferungen 9, manche 10, manche 12 Jahre alt. Also man weiß nicht ganz genau, aber die Überlieferungen sagen alle, dass er eben im Jugendalter war. Ist er mit seinem Onkel eben dorthin gereist. Und als er in Busra war, hat ein Mann namens Bahira, es wird gesagt, er war ein Mönch, es gibt auch andere Erzählungen, aber das ist ja auch nicht ganz entscheidend. Entscheidend ist, dass dieser Mann Bahira hat dann die Leute aus Quraysh eingeladen, die mit der Karawane angekommen sind. Das heißt, Abu Talib mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, andere Leute aus Quraysh, die sind mit ihrer Handelskarawane dort angekommen. Die haben ja dort Ware hingebracht und Ware gekauft, um sie wieder nach Makka zurückzubringen, wie wir darauf hingewiesen haben schon. Und als er dort war und dieser Mann Bahira hat diese Leute aus Quraysh gesehen, hat er sie zum Essen eingeladen. Und diese Geschichte, die ich jetzt erzähle über Bahira, sie ist teilweise umstritten, aber wir können insgesamt sagen, dass sie also geschehen ist und stattgefunden hat. Aber es gibt ein paar Dinge in der Geschichte, die erwähnt werden, die wir zweifeln müssen. Die können wir nicht ganz so hinnehmen, wie sie eben ist. Aber Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, hat den Hadith insgesamt als Hasan und Gharib eingestuft. Und das ist eben keine sehr hohe Stufe der Authentizität. Aber das war im Gegenteil, das weist eben darauf hin, dass der Imam erkannt hat, dass es diese Bilder von Dingen gibt, die nicht ganz in Ordnung sind. Aber ich erzähle euch die Geschichte und wenn wir zu bestimmten Punkten kommen, können wir darüber ein bisschen analysieren, warum dieser Punkt nicht ganz in Ordnung sein kann. Wie dem auch sei, Bahira hat dann diese Leute aus Quraysh zu sich eingeladen und ihm ging es besonders um Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil dieser Mann, wird gesagt, er war ein gelehrter Christ und Mönch. Und es gibt viele Hinweise im Koran und auch in der authentischen Sunna darüber, oder darauf, dass die Gelehrten der Juden und Christen damals sehr viel mehr Wissen gehabt haben, als sie heute haben. Das heißt, sie haben viel mehr Informationen damals gehabt über die Wahrheit, als sie heutzutage haben. Sie haben gewusst, dass dieser Mann, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu welcher Epoche er erweckt werden wird. Sie wussten, dass dieser Mann kommen wird. Und sie wussten sogar, wie er aussieht. Sie wussten sogar Merkmale an seinem Körper, an denen man sie erkennen wird. Und diese Dinge, die hat Bahira eben gekannt. Und deswegen wusste er, dass dieser Mann wird eines Tages der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sein. Und die Zeichen, er sagt eben, hat gesehen, dass die Bäume sich für ihn niedergeworfen haben. dass die Steine sich für ihn niedergeworfen haben. Und er hat gesehen, wie sogar er beschattet worden ist von einem Schatten, der sich bewegt hat, genau über ihn, Wolken und ähnliches. Jetzt können diese Geschichten, das sind natürlich einzelne Wunder, die manche Gelehrte angezweifelt haben. Warum haben manche Gelehrte diese Wunder angezweifelt? Weil, liebe Geschwister, und zu jedem Gelehrten gehört Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. Imam al-Dhahabi ist ein Gelehrter des 8. Jahrhunderts. Und natürlich, wenn ich in Bezug auf islamische Zeiten spreche, dann meine ich immer nach Hijri, ja, nach der Auswanderung des Propheten. Im Jahr 748 ist ungefähr gestorben, rahimahullah ta'ala. Imam al-Dhahabi, einer der großen Hadith-Gelehrten, ein Imam, er hat diese Geschichte angezweifelt und sie komplett also verworfen. Andere Gelehrten sagen, nein, also es gibt tatsächlich in der Geschichte Dinge, die nicht ganz in Ordnung sind, aber dass der Prophet verreist ist und einen Mann getroffen hat, namens Bahira, der diesen Propheten erkannt hat, das glauben wir insgesamt. Und daran halten wir uns auch, dass es eben einzelne Sachen gibt in der Geschichte, die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind. Dass Bahira, er sagt, dass er gesehen hat, wie die Steine und die Bäume sich für ihn niederwerfen, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ist die Sache an sich problematisch oder gibt es einen anderen Grund, warum wir es anzweifeln? Wir sagen, die Sache an sich ist nicht so problematisch. Warum? Weil das sich Niederwerfen für jemanden anderes außer Allah wurde komplett erst verboten durch die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Koran gibt es Hinweise darauf, dass das früher erlaubt war als eine Art Respekt gegenüber der Person, vor der man sich hintergeworfen hat. Und wir kennen im Koran mindestens zwei Beispiele dafür. Ein Beispiel ist, die Eltern von Yusuf alayhi salatu wassalam, als sie nach Ägypten kamen, und da haben sie sich für Yusuf niedergeworfen. Und ebenso, noch früher, war es so einmal so, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat doch den Engeln angeordnet, dass sie sich niederwerfen sollen für Adam alayhi salam. Und der Shaitan, Iblis, hat nicht gesagt, das kann ich nicht machen, das ist doch Schirk. Sondern der hat gesagt, ein anderes dummes Argument gehabt, er hat gesagt, ich bin aus Feuer erschaffen, der ist aus Erde, deswegen will ich mich nicht vor ihm niederwerfen. Aber er hat nicht begründet, weil es eben Kufr ist oder Schirk ist. Weil es war eben keine Niederwerfung im Sinne von einer Anbetung eines Gottesdienstes, sondern es war eben eine Niederwerfung im Sinne von Respekterweisung. Deswegen ist es nicht das Problem. Aber warum haben die gerne trotzdem angezweifelt? Weil manche Gelehrte sagen sich, wenn solche Wunder geschehen sind damals und dieser Mensch hat das gesehen und die Leute von Quraysh hätten auch angeblich gesehen, wie sie, als sie zur Einladung kamen, eine Wolke ausgerechnet den Propheten beschattet hat. Dann sagen sie, wie kann es dann sein, dass über Jahre hinweg niemand von den Qurayshiten sich an diese Geschichte erinnert und niemand diese Geschichte auch nur im Geringsten erwähnt? Nicht einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinem Onkel, während er steht, sagt, kannst du dich nicht erinnern, damals, als wir in Ascham waren, da ist doch die Wolke extra zu mir gekommen und die Steine haben sich von mir geworfen. Das alles, und du glaubst immer nicht, dass der Gesandte Allahs bin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Geschichte als Argument erwähnen würde vor seinem Onkel, damit er den Islam annimmt, ist sehr groß, weil das ist ein Wunder. Wunder so noch bevor er Prophet war. Ja? Und weil er es nicht erwähnt hat, sagen manche gerade eben, bezweifeln sie diese Details von dieser Geschichte. Ebenso, liebe Geschwister, haben manche Orientalisten aus dieser Geschichte etwas gemacht, was die Geschichte nicht hergibt. Also die Geschichte sagt salopp, er war einmal hingereist, wurde zum Essen eingeladen, hat die Ware auch verkauft und neu eingekauft und ist nach Makka zurück. Und manche Orientalisten behaupten dann, ja, da hat der Prophet sallam von diesen Mönchen damals den Islam gelernt. Das heißt, alles, was er weiß vom Koran, hat er damals dort abgeschrieben. Im Alter von 9 oder 10 Jahren, 12 Jahren, Damals gab es die Bibel nicht mal auf arabischer Sprache, ja, und der Prophet konnte selbst nicht lesen und schreiben. Also einige, ich will nur zeigen, wie sinnlos manche Argumente sind von solchen sogenannten Islamexperten oder Orientalisten. Die kommen im Fernsehen oder schreiben in Zeitungen, und weil sie irgendeinen Studiengang hinter sich haben, bei dem man, glaubt mir, man lernt nichts über den Koran und auch nichts über die Sunna des Propheten, richtiges Wissen, überhaupt nichts. Ja. Und dann erscheinen sie vor den Menschen, als wären sie gelehrte Menschen. In Wirklichkeit sind sie die unwissendsten Menschen überhaupt, weil sie sogar Sachen verdrehen. Und das ist sogar ein Grund, dass man überhaupt ihre Vertrauenswürdigkeit anzweifelt. Weiterhin, liebe Geschwister, das ist die Geschichte von dem, also Bahira gewesen. Die zweite Erzählung, die wir heute erwähnen möchten, ist, und zwar, es gab ein Bündnis, das stattgefunden hat. Dieses Bündnis war auch, wie gesagt, wir sind immer noch in der Zeit vor der Offenbarung, in der Voroffenbarungszeit. Es gibt ein Bündnis, das hieß Hilf al-Mutayyibi oder Hilf al-Fudul. Und dieses Bündnis war zwischen verschiedenen arabischen Stämmen. Aylan, Qais, Kinana und Quraysh, die hatten untereinander Streit, die haben untereinander gekämpft, viel Blut vergossen, und irgendwann haben sie sich geeinigt, dass sie mit diesen Kämpfen aufhören und dass sie immer dem ungerecht Behandelten unter die Arme greifen. Dass sie immer demjenigen, der ungerecht behandelt worden ist, zum Sieg verhelfen. Dass sie ihm sein Recht versuchen zurückzugeben, egal wer das ist. Und dieses Bündnis, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist nicht überliefert über ihn, dass er bei diesen Kämpfen mitgemacht hat, aber er sagt es sallallahu alaihi wa sallam, ich war anwesend bei diesem Bündnis, bei diesem Pakt, der geschlossen worden ist, war ich dabei, als er geschlossen wurde. Und dann sagte der Prophet, also ich war dabei mit einigen meiner Onkels, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und dieses Bündnis ist mir lieber, als dass man mir stattdessen eine Herde roter Kamele geben würde, damit ich dieses Bündnis breche. Das heißt, er sagte, dieses Bündnis ist mir lieber, dass ich mich daran halte und es einhalte, als dass man mir eine Herde roter Kamele gebe und ich dafür dieses Bündnis brechen würde. Was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, das ist der Sinn des Propheten sallallahu alaihi wa sallam für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wenn jemandem etwas genommen wird oder jemand zu Unrecht bestohlen wird, jemand zu Unrecht geschlagen, getötet wird, dann spielt das keine große Rolle, ob das ein Muslim war oder ob das ein Kafir war. Weil es gibt Werte, die sind gleich, die hat jeder Mensch verdient, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass er ein Mensch ist. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte er, es ist mir lieber, mich an diesen Pakt zu halten von damals, als dass mir eine Herde roter Kamele. Warum eine Herde roter Kamele? Weil diese Kamele gelten als die flinkesten, und das sind die teuersten Kamele unter den Kamelen, die rötlich farbenden. Das findet man in mehreren Hadithen wieder, dass dieser Ausdruck eben vorkommt, eine Herde roter Kamele. Das seht ihr in anderen Hadith, vielleicht kennt ihr auch, so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala durch dich einen Menschen recht leitet, so ist es besser für dich eine Herde als eine Herde roter Kamele. Das dritte Ereignis, was ich euch heute erwähnen möchte, und damit möchte ich dann das beenden, ist die Heirat des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Ehefrau Khadija, die Tochter von Khuwailid. Khadija radiallahu anha, über sie ist so viel Gutes überliefert worden, besonders natürlich nachdem die Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, also darüber werden wir inshallah im Einzelnen später sprechen. Entscheidend ist, es wird viel erzählt über seine Heirat mit Khadija, aber diese Sachen erwähnen wir nicht im Detail und lassen wir aus, weil eben wir gesagt haben, wir versuchen immer nur das zu erwähnen, was auch wirklich gesichert, authentisch überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn man mal die Sira gelernt hat und alles Authentische kennt, da kann man auch mal gucken links und rechts. Ja? Aber erstmal muss man Dinge wissen, die wirklich der Wahrheit entsprechen. Weil es wird nämlich erzählt, dass sie eben gehandelt hat und dass er bei ihr gearbeitet hat und dass sie eben seinen Charakter gut fand und dass sie und so weiter und so fort. Aber es ist nicht einmal gesichert, das Alter, dass sie wirklich 40 Jahre alt gewesen ist. Es wird auch erzählt, dass sie 28 Jahre, aber eben Ishaq wird erzählt, dass sie 28 Jahre alt gewesen ist. Ja? Und weil prinzipiell die andere Überlieferung, wo es 40 heißt, ist von Al-Waqidi, die ist prinzipiell also prinzipiell schon zu verwerfen, weil der Al-Waqidi selbst, der Historiker, also nicht als vertrauenswürdig gilt bei den Hadith-Gelehrten. Und aber deswegen, das spielt auch keine große Rolle, wie alt sie gewesen ist. Aber es weist einiges darauf hin, dass sie älter war als er, sallallahu alaihi wasallam, unter anderem, weil sie auch vor ihm gestorben ist, radiallahu anha. Was für uns wichtig ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihr insgesamt 6 Kinder bekommen, 2 Jungs und 4 Mädchen. Das eine, die beiden Jungs sind, wer heißt es, Abdullah und, nee, nicht, ha? Al-Qasim, ja. Al-Qasim, das war der erste, ne? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt ja Abu al-Qasim, das ist sein Bename, sein Kunya. Deswegen möchte ich Hadith, heißt es Abu al-Qasim, sallallahu alaihi hat gesagt. Ja. Abu al-Qasim und der zweite ist Abdullah. Ibrahim war von Maria, radiallahu anha. Aber und Maria war keine Mutter der Gläubigen, sie war eine Magd des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das erste Kind war eben, also erste Junge war Al-Qasim, das zweite war Abdullah. Und dieser Abdullah ist derjenige, den man auch, Entschuldigung, der Al-Qasim ist derjenige, den man bezeichnet als At-Tayyib und At-Tahir, zwei Beinamen. At-Tayyib ist der Gute und At-Tahir ist der Reine. Und dann hat er noch 4 Töchter von Khadija bekommen, radiallahu anha. Einmal Ruqayya, Kulthum, Zainab und Fatima, radiallahu anhunna. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Weitere Informationen, die ersten zwei, also die Jungs, übrigens die Geschwister, sie beide sind gestorben im Kindesalter und sind auch gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommen hat. Sie sind gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommen hat. Und die 4 Mädchen sind alle erwachsen geworden, also ich meine damit, sie haben alle den Islam kennengelernt. Ja, und sie sind alle in den Islam eingetreten, walhamdulillah, und noch als gläubige Muslime gestorben. Khadija radiallahu anha, sie ist circa 3 Jahre gestorben, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, und das war eben kurz bevor der Nacht- und der Himmelsreise, wie ihr kennt, Laylat al-Isra wal-Mi'raj, sie ist vorher gestorben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein und ihr eine der höchsten Stellen im Paradies geben und schenken mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dann Allah belohnt für euer Zuhören, für eure Geduld, die ihr aufgebracht habt.